Diskussion. Studienzeit ist die beste Zeit. Ich will unbedingt studieren. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Berufsaussichten. Nur eine Frage des Geldes. Fleiß, Ausdauer und Intelligenz. Zeitaufwand. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Also, da bin ich derselben Ansicht. Die Mehrheit der Abiturienten entscheidet sich für ein Studium. Meine Eltern bezeichnen die Studienzeit rückblickend als beste Zeit ihres Lebens. Und auch sie wollen, dass ich studiere. Ich befolge ihren Rat. Sie wollen nur das Beste für mich. An erster Stelle wäre zu nennen, dass meine Zukunft mit einem Diplom gesichert ist. Der Uniabschluss bedeutet in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen Rang. Arbeitslosenstatistiken zeigen, dass Hochschulabsolventen seltener arbeitslos sind als andere soziale Gruppen. Also ich weiß nicht. Der zeitliche Aufwand scheint mir gegen ein Studium zu sprechen. Für ein Masterdiplom müssen Sie 10 Semester in Medizin noch mehr studieren. Na und? Ich habe 12 Schuljahre hinter mir. Man muss lernen, solange man jung ist. Jeder kennt das Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Lebenlanges Lernen ist in aller Munde. Nach dem Abitur dürfen wir also nicht mit Lernen aufhören. Und an der Hochschule muss ich meinen Kopf anstrengen. Für bestimmte Berufe wie Arzt, Anwalt, Lehrer oder Wissenschaftler ist eben ein akademischer Abschluss nötig. Aber an der Uni gibt es nur Theorie und Wissenschaft. Das Studium hat wenig Praxisbezug. Welchen Nutzen können Sie denn daraus ziehen? Mein Eindruck ist, dass ich mich noch während des Studiums dem Arbeitsmarkt entsprechend spezialisieren kann. Unternehmen setzen bei ihren Bewerbern ein Studium voraus. Es gibt eine riesige Anzahl unterschiedlicher Studiengänge, es ist also für jeden das passende Fach dabei. Ein Studium bietet uns in erster Linie die Möglichkeit, uns vertieft mit einem Wissenschaftsgebiet zu beschäftigen. Außerdem, während des Studiums lernt man Teamfähigkeit und vertieft seine Fremdsprachenkenntnisse. Studenten sind immer pleite. Wie sagt man so schön, Studienjahre sind keine Herrenjahre. Ja, das sehe ich auch so. Man ist von den Eltern finanziell abhängig und muss sich auch einschränken. Andererseits ist es auch wichtig zu sehen, dass sich Hochschulabsolventen in der Regel für höher qualifizierte Jobs eignen. Und mit einem Diplom in der Tasche verdient man deutlich mehr. Es lohnt sich also, in das Studium zu investieren.